Nach stundenlangen Beratungen hat der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät Bundesbildungsministerin Annette Schavan den Doktorgrad aberkannt. Wir haben es heute schon in den Nachrichten gehört, habt ihr wahrscheinlich auch irgendwo schon gelesen. Aber die Webschau, die schaut auf die Hintergründe und die Webschau dazu heute mit Stimmen aus dem Netz. Martina Schulte, schönen guten Tag, du hast recherchiert. Ein Blick in die Blogs, damit geht's los. Ja, wir fangen an mit dem Blog Zettelsraum. Das schreibt Annette Schavans Doktorvater Gerhard Wehle habe ein Dissertationsthema vergeben, das sich nicht einmal für eine Habilitationsschrift eignen würde. Ein Thema, dem ein Wissenschaftler sein Lebenswerk widmen könnte. Personen und Gewissen, Studien zu Voraussetzungen, Notwendigkeit und Erfordernissen heutiger Gewissensbildung. Die Doktorandin Schavan habe sich beherzt und völlig überfordert mit dem Thema herumgeschlagen, das ihr ein Doktorvater aufgetragen hat, dem offenkundig jeder Sinn für Proportionen fehlte, schreibt das Blog. Und Frau Schavan hätte eben das gemacht, was sie tun konnte, um ein solch überbordendes Thema zu bewältigen, nämlich die Sekundärliteratur verwerten. Und sie habe nicht verheimlicht, dass sie sich an die Sekundärliteratur angelehnt habe. Und das werde ihr jetzt zum Vorwurf gemacht. Deswegen spricht Zettelsraum von einer schändlichen Entscheidung der Universität. Puh, harter Tobak. Das sehen bestimmt nicht alle so. Anders sieht das zum Beispiel Thomas Pani bei Telepolis. Er hat sich die Presseerklärung der Universität Düsseldorf mal genauer angesehen und er schreibt, es gelten heute wie damals Zitierregeln, die nicht erlauben, was Schavan in ihrer Doktorarbeit gemacht hat. Und das habe auch die Universität in ihrer Stellungnahme klar gemacht. Schavan habe völlig umsonst betont, dass sie nicht abgeschrieben und getäuscht habe und dass sie einer anderen Promotionskultur angehört habe. In der Pressemitteilung werden ja insbesondere zwei Argumente festgehalten, Qualität und Umfang der Plagiatsstellen und dann eben auch das öffentliche Interesse am Schutz und der Redlichkeit wissenschaftlichen Qualifikationserwerbs. Und dazu schreibt Thomas Pani, wer in den begründeten Verdacht gerät, eine wissenschaftliche Leistung vorgetäuscht zu haben, der sollte zumindest, wenn er wie Schavan als Wissenschaftsministerin für die Integrität der Universitäten und der von ihnen verliehenen Abschlüsse verantwortlich ist, eigene Fehler eingestehen und vom Amt zurücktreten. Schavan schade sonst auch noch dem Ansehen der deutschen Wissenschaft im Ausland. Jetzt hat sie ja gesagt, sie will nicht zurücktreten. Wie wird denn das gesehen? Da gibt es auch Reaktionen. Dazu eine Stimme von Frank Nicolai in seinem Blog Nikos Blockhaus. Er schreibt, selbst wenn die Uneinsichtige und Unbelehrbare nun gegen die Entscheidung klagen will, sie muss als Ministerin zurücktreten. Allerdings, wenn ich an das Kasperltheater damals bei zu Gutenberg denke, dann werden sich wohl zuvor noch einige Politiker lächerlich machen und sie verteidigen wollen. Es gibt aber auch andere Stimmen, ne? Ja, klar. Also anders sieht das zum Beispiel Ruben Kaschnick bei Zeit Online. Er schreibt unter der Überschrift bloß nicht zurücktreten. Das Urteil der Uni Düsseldorf sei umstritten. Diverse Wissenschaftler hätten sich in den letzten Monaten dazu geäußert. Die Meinungen gingen dabei weit auseinander. Und Schavan habe eben keine Straftat begangen. Sie habe ein paar Anführungszeichen ausgelassen, im schlimmsten Fall mit Absicht, um ihre Arbeit ein bisschen besser erscheinen zu lassen. Aber anders als zu Gutenberg habe Schavan weder im Bundestag die Unwahrheit gesagt, noch mit der Chuzpe Gutenbergs abgeschrieben. Herr Gutenberg wird gerne und oft bemüht, der Vergleich zurzeit, ne? Ja, das ist so. Also auch Wolfgang Lieb äußert sich bei den Nachdenkseiten nochmal kritisch und bringt Schavans eigenes Verhalten in der Causa Gutenberg ins Spiel. Er schreibt, der Heiligenschein, mit dem sich Frau Schavan als Person und mit ihrem politischen Erfolgen umgeben hat, sei verblasst. Die klammheimliche Freude, ja sogar Häme, die sie bei der Aberkennung des Doktorgrades ihres früheren Kabinettskollegen zu Gutenberg bekundet hat, hole sie nun selbst ein. Sie hätte ahnen müssen, dass sie mit ihrer Doktorarbeit selbst nicht auf so hohem Ross saß, einer Politikerin, die dem begründeten Vorwurf der vorsätzlichen Täuschung ausgesetzt ist, dürfe es schwer fallen, für sich und ihre Politik glaubwürdig zu erscheinen. Aber wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind, den Gutenberg-Vergleich zu bemühen, bei Schavan ist vor allen Dingen eines natürlich ganz anders und darauf hat Helmut Wiesenthal schon vor 2 Wochen bei Carta hingewiesen. Er sieht nämlich einen erheblichen Unterschied zum Fall Gutenberg vor allen Dingen darin, dass die Zitat als kompetent, tüchtig und sympathisch beschriebene Ministerin eine ganze Serie von Entlassungen und Unterstützungsbekundungen erhält und erhielt, und zwar durch prominente Zeitgenossen, die Kanzlerin und andere Politikerkollegen von einem ehemaligen DFG-Präsidenten und der Allianz der Wissenschaftsorganisationen. Die FAZ hatte da ja bereits ein ganzes Nutzfreundschaftsnetzwerk moniert. Schönes Wort. dass ich da zur Verteidigung Schawans formiert habe. Das findet er aber problematisch. Ja, er sagt, die Argumente dieser Schawan-Verteidiger wirkten auf ihn, also auf Helmut Wiesenthal, bei genauerer Prüfung fadenscheinig bis unsachlich, da sie nicht auf den Kern des Plagiatsvorwurfs, nämlich den Verstoß gegen die Promotionsordnung und die reichlich vorhandenen Belege eingehen. Ihr Zweck sei ein anderer. Er schreibt hier, sie sollen es den zuständigen Gremienvertretern der Uni Düsseldorf möglichst schwer machen, zum Nachteil einer derart hochgestellten Persönlichkeit zu urteilen, gemäß der unausgesprochenen Maxime, so etwas tut man nicht. Mit diesem Ansinnen und der erstaunlichen Selbstsicherheit, die Frau Schawan daraus zu beziehen scheint, ist die Bühne für einen spannenden Selbsttest der Gesellschaft bereitet. Die Ausgangshypothese, für deren Bestätigung Schawan und ihre Unterstützer streiten, lautet, die Grundstruktur der deutschen Gesellschaft ist hierarchisch gegliedert. Die Politik vermag, wenn es darauf ankommt, die anderen Gesellschaftsbereiche zu dominieren. Ja, und es ist in diesem Fall ja nicht gelungen. Prügel von verschiedenen Seiten, auch Zuspruch. Der Doktortitel von Annette Schawan, Bildungsministerin, ist futsch, zunächst zumindest. Martina Schulte hat recherchiert, was los ist im Internet für die Webshow. Dankeschön.